die Welle. Die Straßen sprudelten vor Leben, als Petrosino eines ganz normalen Vormittags im Sommer durch Little Italy ging. Händler priesen Prosciutto an, frische Bananen und quietschbunte handgemalte Porträts des italienischen Königspaars. Lieferwagen polterten über enge Straßen und trieben die Passanten auseinander, hatten kleine Kinder im Schlepptau, die darauf warteten, dass etwas hinabfiel, das sie nach Hause zu ihren Müttern tragen konnten. Der Detective passierte traditionelle italienische Puppentheater und Mietshäuser, aus denen Affen kreischten wie in einem Zoo, da ganze Stockwerke ihrer Zucht für die Leierkastenmänner gewidmet wurden. Er kam an Büros von Heiratsvermittlern vorbei, die ehrbare Jungfrauen aus der Heimat versprachen, und an denen von Bestattern, deren Schilder die Kosten für die Überführung einer Leiche in die alte Heimat anzeigten. Rechts und links in den Gassen spielte man Würfel und formierte sich zu religiösen Umzügen, trug mit Dollarnoten beheftete Statuen von Heiligen als Opfergabe für todkranke Freunde und Verwandte. Über Petrosinos Melone spannten sich Wäscheleinen kreuz und quer über die Feuertreppen. Weiter oben auf den Dächern waren große Laken ausgebreitet, auf denen zerstoßene Tomaten in der Sonne trockneten, bevor sie in die Soße für die abendliche Pasta wanderten. In der Brise flatterten Strohhüte, die kleine Jungs ihren Besitzern geklaut und mit Wäscheklammern an quer über die Straße gehängte Leinen geklemmt hatten. Neuankömmlinge, die erst Tage oder gar Stunden zuvor auf einem Dampfer aus Genua gekommen waren, tummelten sich rings um den Detective. Einwanderer aus Italien gingen in New York von Bord und wurden oft rasch ins Landesinnere geschickt, wo sie in Kentucky, Michigan oder Pennsylvania für die industrielle Revolution buckeln sollten, die das Land auf den Kopf stellte. Petrosino hätte ein Blick genügt, um ihre Geschichten zu erzählen. Sie kamen aus Maida, Padua oder Neapel und hatten auf ihrem Dorfplatz ein Schild gesehen, das »Buoni lavori«, gute Jobs, hohe Löhne und günstige Überfahrten versprach. Eines der Plakate zeigte sogar eine Textilfabrik, deren Arbeiter stolz ihre Geldsäcke zur Bank gegenüber trugen. Sie hatten ihr Zuhause verlassen und ein Schiff bestiegen, einige mit einem Garnknäuel in der Hand, dessen anderes Ende ein Cousin oder eine Freundin an der Mole festhielt. Als das Horn ertönte und das Schiff ablegte, spulte sich das Garn immer weiter ab, hing als dünne Linie in der Luft, bis das Knäuel gänzlich aufgerollt war und die Schnur einsam in der Hafenbrise schwebte.